weitere Konsequenzen des Geschehens in Detroit würden aktuell detailliert analysiert, schreibt das Handelsblatt. Urlauber, die mit Air Berlin in die Sommerferien starten wollen, können aufatmen. Der Tarifstreit bei Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft ist vom Tisch. Wie die Gewerkschaft Cockpit mitteilte, wurde für die rund 1.300 Piloten ein neuer Tarifvertrag bis Ende 2016 abgeschlossen. Noch Mitte Juni hatten Warnstreiks gedroht, dann legte Air Berlin ein verbessertes Angebot vor. Nicht nur Bahnkunden, auch Fluggäste müssen in Deutschland mit massiven Verspätungen rechnen. Das zeigt eine Auswertung der Grünen Bundestagsfraktion. Wie die Saarbrücker Zeitung berichtet, heben von rund 550.000 Passagieren täglich rund 33.000 mit mehr als einer halben Stunde Verspätung ab. Ausgewertet wurden Daten der Flughäfen Frankfurt, München, Düsseldorf und Berlin-Tegel. Bei der Tour de France ist Radprofi Andreas Klöden knapp am Tagessieg vorbeigeschrammt. Auf der 19. Etappe musste sich der Deutsche nur dem Portugiesen Rui Costa geschlagen geben. Die Gesamtführung behält auch zwei Rennen vor Schluss weiter der Brite Christopher Froome. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von der Tri AG Automobile. Die besten Angebote für sofort verfügbare Renault-Neufahrzeuge in Birkenfeld, Baden-Baden, Bühl und Kippenheim. www.tri.ag. A5 Richtung Basel zwischen Aachen und Appenweier bei der Raststätte Rönchtal. Eine Autopanne und deswegen Stau. Und wir haben noch einen Blitzer Baden-Baden stadtauswärts, Höhe CT. Und wir schalten noch mal kurz ins Londoner Krankenhaus zu Kate. Ist es schon die Entbindung? Oh Gott, macht die! Kommt jetzt das königliche Baby zur Welt? Oder freut sie sich einfach nur auf Charlie 2000? Seid ihr bereit? Möge die Party beginnen! Sendezentrum Kanal 0 Durchblick. Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch... Matthias Reim! Ich hab geträumt. Aber ich sitze hier und wart nur auf den Charlie. Die Tür geht auf. Ist Charlies Frau. Er liegt zu Haus. Wie immer blau. Oh, so blau. Und warte auf den Charlie. Charlie, denn Charlie, der ist blank. Charlie, lass dir einen Bart stehen. Mein Name ist Charlie. are stumping and the jam is pumping. Look at here, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. space nor time. So the director yells cut, refund. Nimm Ketterer Weizen alkoholfrei. Gebraut mit natürlichem Mineralwasser, wertvollem Malz und feinem Aromahopfen. Der natürliche isotonische Durstlöscher für Sportler und Kenner. Ketterer sind netterer. Übrigens, Ketterer Weizen alkoholfrei hat 40% weniger Kalorien als das Weizenbier Ketterer Urweißer. Und hier eine Nachricht für den Fahrer des roten Sportwagens vor uns mit dem Heckaufkleber. Wer bremst, verliert, der gerade mit 220 Sachen auf der A1 Richtung Bremen brettert. Glückwunsch. Ihr Führerschein hat 6 Monate Erholungsurlaub in Flensburg gewonnen. Wir hätten ja gerne persönlich gratuliert, aber Sie reagieren ja weder auf unser Blaulicht noch aufs Martinshorn, nicht? In 3 Kilometern wartet deshalb unser Empfangskomitee auf Sie und übernimmt die Siegerehrung. Sie erkennen die Kollegen übrigens an den feierlichen Uniformen und der blauen Festtagsbeleuchtung. Ach so, und am Nagelbrett, ne? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Hitradio Ohr lädt ein zum Badischen Weinfest im Europapark. Tauchen Sie am 20. und 21. Juli ein in die Welt des Weines im wundervollen Ambiente des Schlossgartens im Europapark. Genießen Sie badischen Wein und ein buntes Bühnenprogramm aus Mundart-Comedy, pfiffiger Live-Musik sowie Artistik der Künstler des Europapark. Das 8. Badische Weinfest am 20. Juli ab 17 Uhr und am 21. Juli ganztägig im Europapark. Tri AG Automobile präsentiert Maximum Clubbing. Die Radio Club Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Vision Factory, DJ Matrix, Master T, DJ Say B, Carlos Estevez, DJ Funky D, Johnny F, DJ Lawless, JLK. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Mach Radwerbung. Baden-Württemberg sucht das schönste Plakat, den genialsten Videoclip, das coolste T-Shirt oder die ausgefallenste Promotion rund um das Fahrrad. Einfach aufsteigen und beim Ideenwettbewerb Preise im Gesamtwert von über 13.000 Euro gewinnen. Mach Radwerbung. Jetzt anmelden unter radkultur-bw.de. Hitradio Oberetage 1 und der TUS Schuttern präsentieren das Seenachtsfest Schuttern. Freitag, 26. und Samstag, 27. Juli. Mit dabei Jürgen Drews. Wilde Engel, DJ Novus von Groove Coverage, Finger und Kadel und viele mehr. Großes Clubzelt, Hitradio Ohr, Partyzelt, Beach Area und vieles mehr. Alle Infos unter www.seenachtsfest-schuttern.de. Sparen Sie jetzt bares Geld beim SSV im Bonacelli Fabrikverkauf in Lahr. Businesswear für Herren und Premium Sportswear für Damen und Herren. Jetzt nochmal deutlich reduziert. Beste Markenqualität im SSV im Bonacelli Fabrikverkauf in Lahr, Lotzbeckstraße. Mehr Infos unter bonacelli.de. Hallo Nachtschwärmer, jetzt wird's laut, gewaltig. Ich mag es, wenn es wehtut. Gruselig. Abgedreht. Aber vor allem phänomenal. Hier bekommt ihr das volle Programm. Jetzt lassen wir es krachen. Oh, die kommen noch heiß. Sehr heiß. Die volle Dröhnung. Der Sommer wird heiß. Sonne und Wind und easy life. Für immer verliebt. Wer achtet auf mich jetzt, dass ich mich nicht verlauf? Und wenn ich jetzt falle, wer fängt mich dann auf? This world can seem cool and wieder einiges vor, Nachtschwärmer, heute am Freitag. Ein kleines Avicii-Spezial. Und natürlich dem Wetter angepasst. Ich grüße alle, die im Freien sind, draußen, Bahn, wo auch immer. It's summertime, summertime, sum, sum, summertime, summertime, summertime, sum, sum, summertime, summertime, summertime, sum, sum, summertime, summertime. Alle Farben des Sommers. Bachschwimmer. I feel great. Jeden Freitag. Heiß, heißer, mega heiß. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. Um Längen besser. Freitag. Das reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Avicii, die derzeitige Number One. Und das ist original, das bringe ich absichtlich nach Schwimmer. I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to try. Und da ist ja der Sänger Allo Black dabei. Der hat eine richtige, markante, göttliche Stimme, sag ich mal. Ja? I wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up. So, und jetzt kommt eine Version, wo der Allo Black nochmal noch besser rauskommt. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. That I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's super, huh? Allo Black with Vichy. In einer ganz anderen Version. 19:36 Uhr, hallo am Freitag. Super, jetzt kommen wir zu den Spezialitäten. Die volle Ladung. Aber jetzt kommt der Knaller. Pass auf! Krieg ich mal einen kurzen Soundcheck, bitte? Schabadubadiebe. Traveling in a Ryder Combi. On a hippie trail, head full of zombies. Avicii mit Mandatwerk. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down on earth? A women glow and men glow. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. coming in Brussels. He was 6'4" and full of muscles. I said, do you speak my language? You just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. We'll be not slow and mention her. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. So wake me up. And wake me up. Hier ist der Freitag. Hallo. Now we come to the heiß, sehr heiß, die volle Dröhnung. Der Sommer wird heiß, Sonne und Wind und easy life. Turn it up. Time to start this party. Lebensfreude nicht garantiert. Heiliger Pferdeapfel. Dieser Horror. The one and only. Volles Rohr, gepfeffert eine hit das Ohr. wir haben 7:45 nach schon, wir müssen kurz in die Werbung. Gleich geht's weiter. Werbung. Und wir sind raus. Discount präsentiert die Samstagskracher. Nur morgen mit exquiser Quarkenuss 500 Gramm für nur 88 Cent und Eis-Fantasy-Waffelhörnchen der 6er-Pack für nur 1,15 Euro. Einfach besser. Netto. Einfach besser. Die Mittelbadische Presse und das Kinocenter Kehl präsentieren die EWERK Mittelbaden Sommerkinonächte in Rheinau-Links vom 17. bis 21. Juli in der World of Living. Das ultimative Kinoerlebnis im Freien mit Skyfall, Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger, Django Unchained, Hangover 3 und Schlussmacher. Präsentiert vom EWERK Mittelbaden. Daheim gut versorgt. Wow, ein toller Verlobungsring. Mhm. 123gold.de. Der war bestimmt sündhaft teuer. Nein, nicht bei 123gold, denn bei Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 finden Sie jetzt die hochwertigsten Diamanten zu spektakulären Preisen. www.123gold.de. Ihre Trauring- und Diamantspezialisten in Offenburg, Steinstraße 6. Wir heben das rechte Bein. Jetzt das linke. Wir halten uns fest. Und jetzt beugen wir uns leicht nach vorne und wieder zurück. Auf die Segways, fertig, los! Entdecken Sie mit Hitradio OR Meeresrauschen die Landschaft rund um Pietra Ligure auf dem Segway. Gleich mitbuchen für nur 59 Euro. Alle Informationen auf hitradioor.de. Das Profiteam der Albert Seitz GmbH in Friesenheim braucht Verstärkung. Sie sind CNC-Fachkraft drehen und haben idealerweise mehrere Jahre Berufserfahrung in der Metallindustrie. Zeichnungen lesen, Programme schreiben und einrichten sind für Sie so selbstverständlich wie Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. Dann bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil eines tollen Teams in einem familiär geführten Unternehmen. www.zahnrad.com. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio OR. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Kriegen wir ein Eis? Nicht schon wieder. Oh, bitte. Nein. Bitte. Ich sagte, bitte. Nein. Bitte. Na gut. Ja. Jetzt drehen alle durch. Eiswahnsinn bei McDonald's. Probier unser Sundae-Eis in der neuen knusprigen Kakaowaffel für nur 70 Cent. Den McFlurry Bounty oder den McFlurry Snickers. Nur bei McDonald's. Unverbindliche Preisempfehlung. Eine Quelle gelegen inmitten des Naturparks Schwarzwald. Ein Stollen vor über 400 Jahren von Hand in den Fels geschlagen. Ein Wasser so klar und rein, dass schon pur ein quellfrischer Genuss ist. Und ein Bier, das mit eben diesem Wasser gebraut wird. Ketterer. Das Codex Club in Aachen. Mit Hornberger Lebensquell. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Freitag ist Codex Tag. Da geht's ab. Heute Freitag ist nämlich die Single Party. Die berühmt-berüchtigte Single Party im Codex. Da gibt es ja vielerlei Aktionen. Zum Beispiel die Armbänder. Die zeigen den Single-Status oder nicht. Leuchtarmbänder. Dann gibt es den Briefestand. Dann kann man Briefe schreiben. Und die erreichen, weil jeder eine Nummer bekommt, die er an die Weste bekommt. Oder Bikini, wo auch immer. Und dann ist das auch ganz gut für ganz Schüchterne, die jemanden ansprechen wollen. Genau, heute ist Single Party. Ladies, bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Einmal im Monat immer. Die Birthday Party im Codex. Geburtstagsparty. Juli Geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Ausweis nicht vergessen. Da lässt sich mit den Freunden feiern, ganz klar, keine Frage. Codex Club in Aachen. Eine Woche später, die Hot Summer Nights. Und dazu gibt es sogar einen speziellen Song. Hot Summer Nights. Extra Beach, Strand, Pool gibt's. Und am Freitag, also heute in einer Woche, eine Schaumparty auf einem Extra-Floor. Gogos, Stelzenläufer, Free Candies. Am Pool gibt's Spiele. Natürlich Mega Beach Deko. Jede Menge DJs, DBN, C, Finn. Und Live-Drums mit Sonic Snares. Wahl zum Mr. und Mrs. Hot Summer Nights. Und CO2. Free Jets sorgen für Abkühlung. Hot Summer Nights. Und einmal schon weiß, Samstag, 10. August, Peter Wackel, Kalle und Ralle aus Malle. Da kennt ihr Peter Wackel, gerade die Nummer 1. Sein Song läuft seit Wochen schon rauf und runter auf Malle. Hat noch ein paar andere gute Songs wie Joanna und so weiter. Hot Summer Nights. Donnerstag, Freitag, Samstag. Das heißt 25., 26., 27. Juli. Jetzt bin ich ganz kurz noch ich dran. Der liebe Charlie ist am Samstag, 27. Juli, zu meiner ersten Ü40, Ü50 Party in Rheinstetten, Eintritt frei. Schaut auf meine Seite www.charlie2000.de. Und da werde ich strictly 60er, 70er, 80er bringen, aber mehr 60er, 70er für die Ü40, Ü50 Besucher. Ladies sind übrigens Ü30, weil die alten Kerle wollen ein paar Röcke sehen. Hoffen wir doch. Ja, genau. Eine Woche später ist der liebe Charlie zu einer Ü30-Party im A65 in Kandel. Zusammen mit DJ Luigi. Alle Ü30 bekommen eine Flasche Sekt. Gleich mal vorab. Ja. A65 ist in der Pfalz an der A65, ja? Da lacht das Herz, sagt der Blinder. Expert is waiting for you. Macht Spaß? Yes, sir! What a beautiful day. Und das Ganze hier nochmal, Freunde, es geht vorwärts. Hey, yeah. Hey, hey, hey, hey! Consider yourselves to be musicians. Musicians? Nah. We're the hammer that knocks the nail in. isn't what are we going to do. The question is, what aren't we going to do? Come on, man. Let's go break the law to fill your primitive needs. Finding him us this evening, one more copyright nightmare for the music industry. Motherfucker, come here. I think we need to open our minds. Is your problem. Don't be so stubborn. I got things I got to say on this joint. I hear so many people say we don't do it the way. No, this shit is my face. What do we do? Why not focus on it? Let's do it the way we need to do it now. Why? Copyright. Leave the past. Can we talk about it first? Copyright. Yeah, los kids! Here we go again. Spezial war das, ha? So, alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen! Al, grüß dich! Bist spät dran, aber du bist da. Aber machst wieder ein Gesicht. Was ist los? Was sollte nicht stimmen? Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und ich bin ein Schuhverkäufer. Warum mach ich das so fertig, oder wie? Na, deswegen fällt mir noch kein Ei aus der Hose. You're in the mix with DJ DJ DJ. Mueve la cabeza, danza duro. feel great! Jeden Freitag, 19 Uhr, alles, was Spaß macht. Langeweile ist out. Ein starkes Programm. Und alle drehen aus. Showtime. Ja, Shakira Spezial am Freitagabend. Willkommen Nachtschwärmer. Wer sich noch zugeschaltet hat. Oh, ich bin mit einer endlosen Diskussion verwickelt. Mit Bandis. Alter, bist du heute irgendwie schlecht drauf, habe ich das Gefühl. Hä? Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Ja, bitte, auch immer. Okay, ich würde sagen, du gehst runter und holst wieder dein Bier. Da um die Ecke. Das ist eine der wenigen Kneipen, wo sie ihn noch reinlassen. Ja, Gott sei Dank. Um Längen besser. Freitag. Friday's here, people. Friday night is... Wasserkontrolle. Wasserkontrolle. It's Friday. Ja, Soul to Soul und Jan Hammer. Hammermäßig, ja? Super. Okay, ich zieh mich kurz zurück in die Werbung. Total krank. Prima, Jungs, wir bringen jetzt eine Werbung. Das wird ein Spaß. Eisenhart. Also, dranbleiben. Ich sag dir, ich brauch echt mal Zeit für mich. Ach, für genau sowas liebe ich ja das Wellness-Hotel Auerhahn. Die haben das komplette Verwöhnprogramm. Gesunde Ernährung, hauseigene Kosmetik, tolle Anwendungen und herrliche Arrangements. Hotel Auerhahn. 4-Sterne-Wellness direkt am Schluchsee. Jetzt Gutschein downloaden unter auerhahn.net. Aufgepasst! Kauft keinen Toyota ohne ein Angebot vom Autohaus Stähle in Achern. Verstanden? Verstanden! Wir kaufen keinen Toyota ohne ein Angebot vom Autohaus Stähle in Achern. Auch beim Toyota Verso? Natürlich! Erst recht beim Toyota Verso geht nichts ohne ein Angebot vom Autohaus Stähle in Achern. Nachschauen auf autohaus-stähle.de. Nichts ist unmöglich. Toyota. Abbrucharbeiten, Containerdienst, Recycling, Gartenabfälle, Bauschutt, Altholz, Erdaushub. Hier gibt es einen für alles. Schwarz Umweltschutz und Containerdienst in Rentchen. Ihr zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb für Privat und Gewerbe. Schwarz Recycling in Rentchen. Die mit den grünen LKWs. Mehr unter schwarzrecycling.de. Maximum Clubbing. Die Radio Clubshow live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound. Elektropop. House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Ich mache dir jetzt ein Angebot, das du nie ablehnen kannst. Mit Hitradio Ohr Meeresrauschen nach Pietra Ligure. Wir verlängern Ihren Sommer an der italienischen Riviera vom 20. bis 22. September. Fahrt im Cimbus Komfort Reisebus, Hotelübernachtung, Partys und jede Menge Überraschungen. Ab 149 Euro. Jetzt schnell buchen auf hitradio-ohr.de. Du hast nichts gebucht, du hast mich enttäuscht. Mach Radwerbung. Baden-Württemberg sucht das schönste Plakat, den genialsten Videoclip, das coolste T-Shirt oder die ausgefallenste Promotion rund um das Fahrrad. Einfach aufsteigen und beim Ideenwettbewerb Preise im Gesamtwert von über 13.000 Euro gewinnen. Mach Radwerbung. Jetzt anmelden unter radkultur-bw.de. Hitradio Oberetage 1 und der TUS Schuttern präsentieren das Seenachtsfest Schuttern. Freitag 26. und Samstag 27. Juli. Mit dabei Jürgen Drews. Wilde Engel, DJ Novus von Groove Coverage, Finger und Kadel und viele mehr. Großes Clubzelt, Hitradio Ohr Partyzelt, Beach Area und vieles mehr. Alle Infos unter www.seenachtsfest-schuttern.de. Hallo, hört mich jemand? Ich flüstere so, weil ich abgehört werde. Es geht um eine Verschwörung. Hören Sie jetzt ganz genau zu. Die Hamburger Elbphilharmonie? Norden. Der neue Berliner Flughafen? Osten. Stuttgart 21? Süden. Verbinden Sie diese Punkte auf einer Karte. Erkennen Sie das verdammte Muster? Ein Dreieck. Und hier verschwindet einfach alles. Flughäfen, Bahnhöfe, Zeit, Geld, Baupläne, Bauleiter, politische Karrieren. Das ist nicht einfach nur ein Dreieck. Das ist das deutsche Bermuda-Dreieck. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Heute Abend! Freitag ist Codex-Tag. Single Party. Überschrift: Frau mit Grill sucht Mann mit Kohle. Ja, was wird da wohl gemeint sein? Single Party, wie immer. Die Leuchtbändchen, die den Single-Status anzeigen. Ladies, bis 24 Uhr, 10 Euro Freiverzehr. Und dann gibt es noch den Poststand. Love Letters gibt es da. An Briefe schreiben. Vor allem für ganz schüchterne und schwierige Fälle ist das optimal. Also heute Single Party, Einlass 22 Uhr. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, 20. Die Mega Birthday Party. Die Mega Birthday Party. Juli-Geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Ausweis nicht vergessen. Einlass ab 22 Uhr. Und die Aktion gilt bis 1 Uhr. Das ist ein Grund zum Feiern und die Freunde mitzubringen. Die Mega-Birthday-Party, genau. Codex Club in Aachen. Dann kommt das Monatsende Nachtschwärmer. Die Hot Summer Nights. Da wird extra eine Beach Area aufgebaut. Gogos Stelzenläufer. Sexy Pools, Poolspiele. Freitag ist heute in einer Woche Schaumparty auf einem Extrafloor. Wahl zu Mr. und Mrs. Hot Summer Nights. Und CO2-Free Jets sorgen für die richtige Abkühlung. Das ist der Song für die Hot Summer Nights. Drei Tage von Donnerstag kommenden bis Samstag einschließlich. Hot Summer Nights. Und für alle, die auf Schaumpartys stehen, am kommenden Freitag auf Extrafloor, Schaum, Mega Schaumparty. Da steht euch der Schaum bis zum Hals. Immer noch sehen, like this. He's in ladies, heiß und wild. If he's whiskey, Schweiß und Gin. DJ Rockhound bringt die Heat. Hot Summer Nights ist sein Leben. Und eine Woche später, Samstag, 3.8. Hier geht mehr als Orangensaft. Miami Beach Party. DJ Rockmaster B und MC Puppet. Und alles Mögliche noch dabei. Miami Beach Girls Booty Shake Contest. Outdoor Pool Area. Miniatur Autorennen. Und Cabrio-Verlosung für ein Wochenende. Eine Woche später. Peter Wackel. Sein aktueller Nummer 1-Hit auf Mallorca. Scheiß drauf, Mallorca ist nur einmal im Jahr. Aber ich mache noch einen Spezial-Zusammenschnitt nächste Woche. Viele kennen den gar nicht richtig irgendwie. Das kann doch nicht wahr sein, Peter Wackel. Mallorca Beach Party mit Peter Wackel, Gino Wild, Kalle und Ralle und DJ Matze. 10. August. Ja, da fällt dir nichts mehr ein. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel right. Ganz kurz und ganz schnell. Am kommenden Samstag, 27. Juli, die erste Ü40, Ü50 Party mit Charlie 2000. In Rheinstetten, das ist hinter Rastatt, beim MSC Typhoon, Motorsport Club Typhoon. Festzelt, Indoor und Outdoor beim Erwin-Schöffel-Stadion. komplett frei. Ü40, Ü50 Party. Also, 60er, 70er. Und ein paar Gassenhauer. You gotta come along and see the people rocking and jamming about. Eine Woche später ist der liebe Charlie am 3. August im A65 in Kandel mit DJ Luigi zusammen eine Ü30-Party. Alle Ü30er bekommen eine Flasche Sekt. Und zwar nicht ein Piccolo, sondern eine richtig schöne große Flasche. Okay, dankeschön. You just on a really unique record album. Here is a complete disc jockey show with all the modern pace of today's exciting radio. Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. One, two, three, four, wop, bada, wop, wop, bada, boom. Oh, yeah. They got the funky feeling for the funky heroes. Touch it. Heute strahlende Aussicht. Fun in the Sun. Fun, fun, fun, fun in the Sun. Alles okay. Bei uns am Bagger. Alles okay bei euch auch nach Schwelle. Alles in Lot. Nur mit zwei im Yumi-Boot. Alles okay. Baggersee. Hier ist Hitradio. Oh, Mann. Sau, was ist? Zum brennt, ein Frischzapf, den machst im Radio. Da macht's erst dann Spaß. Doofe Witze-Ecke. Die erste für heute. Fragt der Vater den kleinen Sprössling: Sohn, hast du eigentlich deine kleine Freundin schon einmal geküsst? Na klar. Ja, und was hat sie gesagt? Keine Ahnung. Sie hat mir mit ihren Schenkeln die Ohren zugehalten. I love Rock'n'Roll. Zwei Freundinnen, bevor sie in Urlaub fliegen, die eine zur anderen: Ich darf bloß nicht schwanger werden. Ich habe gedacht, der Mann wäre sterilisiert, sagt die andere. Ja, gerade deswegen. Alles klar. Das ist der Freitag. Das kannst du laut sagen. Jetzt ist Schluss mit lustig. Oh. Jetzt reicht's. Oh. Aufhören. Oh. Unerträglich. Oh. Ist ja krass, Mann. Oh. Oh Mann, ich bin dabei. Es gibt noch eine Steigerung nachher. Das Assi-Studio. Alle Dimensionen des Grauens. Hey, cool. Noch nie wurden die Zustände so schonungslos offengelegt. Es ist sehr ernst. Bahn frei, jetzt geht's erst richtig los. Ich habe sie gebrannt. Okay, jetzt machen wir eine 70er-Spezialrunde. Das ist genau die Musik, die man bei einer Ü40, Ü50 Party bringen muss. Unter anderem. Okay, das war eine 70er, 80er Spezial. Wir gehen in die Werbung. Jetzt kommt die Werbung. Hit Radio Ohr präsentiert Robin Hood bei den 10. Freilichtspielen Seelbach. Fiebern Sie mit beim heldenhaften Kampf Robin Hoods zugunsten der Armen. Erleben Sie rasante Action, englischen Humor, Edelmut und eine romantische Liebesgeschichte. Verbringen Sie einen unvergesslichen Theaterabend in herrlicher Atmosphäre. Also auf zu den Freilichtspielen Seelbach mit Robin Hood vom 7. bis 15. September. Karten gibt es bei der Touristinfo Seelbach. Maximum Clubbing. Die Radio Club Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Das war mal wieder eine geile Motorradtour. Jetzt geht's ab in die Box. Box? Ja, die erste Waschbox speziell für Bikes. Mit Helmablage, Garderobe für die Lederkombi, Spezialbürsten für die Felgen und sogar einem Trockner für die Sitzbank. Aha, und wo? Na, beim Tank- und Waschpark Günther in Lahr, direkt an der A5. Tank- und Waschpark Günther. Endlich mal einer, der an uns Biker denkt. Hit Radio Ohr lädt ein zum Badischen Weinfest im Europapark. Tauchen Sie am 20. und 21. Juli ein in die Welt des Weines im wundervollen Ambiente des Schlossgartens im Europapark. Genießen Sie badischen Wein und ein buntes Bühnenprogramm aus Mundart-Comedy, pfiffiger Live-Musik sowie Artistik der Künstler des Europapark. Das 8. Badische Weinfest am 20. Juli ab 17 Uhr und am 21. Juli ganztägig im Europapark. Und hier eine Nachricht für den Fahrer des roten Sportwagens vor uns mit dem Heckaufkleber. Wer bremst, verliert, der gerade mit 220 Sachen auf der A1 Richtung Bremen brettert. Glückwunsch, Ihr Führerschein hat 6 Monate Erholungsurlaub in Flensburg gewonnen. Wir hätten ja gerne persönlich gratuliert, aber Sie reagieren ja weder auf unser Blaulicht noch aufs Martinshorn, ne? In 3 Kilometern wartet deshalb unser Empfangskomitee auf Sie und übernimmt die Siegerehrung. Sie erkennen die Kollegen übrigens an den feierlichen Uniformen und der blauen Festtagsbeleuchtung. Achso, und am Nagelbrett, ne? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Aufgepasst! Kauft keinen Toyota ohne ein Angebot vom Autohaus Stähle in Aachen. Verstanden? Verstanden! Wir kaufen keinen Toyota ohne ein Angebot vom Autohaus Stähle in Aachen. Auch beim Toyota Verso? Natürlich! Erst recht beim Toyota Verso geht nichts ohne ein Angebot vom Autohaus Stähle in Aachen. Nachschauen auf autohaus-stähle.de. Nichts ist unmöglich, Toyota. Jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopfel aus. Da sage ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Eine Quelle gelegen inmitten des Naturparks Schwarzwald. Ein Stollen vor über 400 Jahren von Hand in den Fels geschlagen. Ein Wasser so klar und rein, dass schon pur ein quellfrischer Genuss ist. Und ein Bier, das mit eben diesem Wasser gebraut wird. Ketterer, das einzige Bier gebraut mit Hornberger Lebensquellen. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, das geht ab nach Schwärmer. Freitag ist Codex-Tag, ganz klar. Heute ist Single-Party. Ladies bis 24 Uhr, 10 Euro, Freiverzehr. Und das ist nicht einfach so eine Single-Party. Da gibt es verschiedene Aktionen. Jeder bekommt ein Armbändchen. Da kann sich raussuchen, die verschiedenen Farben. Single, nicht Single. Jemanden kennenzulernen und so. Das spricht alles die Farbe aus. Und da gibt es einen Briefestand. Love Letter nennt man das. Da kann man dann Briefe schreiben an Ladies oder Gentlemen, weil jeder bekommt eine Nummer ans Revier. Und dann findet da die Kontakte viel schneller statt. Ich sag's immer, auch für ganz hoffnungslose Fälle. Hey! Codex Club in Aachen. Morgen Samstag! Massengeburtstag. Massen-Birthday-Party. Juli-Geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr bis 1 Uhr. Ausweis nicht vergessen. Freunde mitbringen, feiert in, mit eurer Clique. Einlass wie immer 22 Uhr. Mehr Infos unter codex-club.de. Hot Summer Nights. Eine Woche später, die Hot Summer Nights, 25, Donnerstag, 25. Freitag, 26. und Samstag, 27. Juli. Die Hot Summer Nights, die Hot Summer Nights. Beach Outdoor mit Pool, Sand, Gurgos, Schelzenläufer, Sexy Pool mit Pool spielen. Natürlich Mega Beach Deko freitags, also heute in einer Woche die Schaumparty. Extra Floor, extra Schaumparty. Über 20 DJs, über die drei Tage. Und Wahl zum Mr. und Mrs. Hot Summer Nights. Geht mal an die Homepage, da gibt es noch Verschiedenes zu gewinnen. Eine Reise nach Mallorca, zwei Personen, im Wert von 800 Euro. Dann eine Woche später, am 3. Samstag, 3. August, Miami Beach Party. Miami Beach Party. DJ Rockmaster B on MC Puppet. Puppet. Mit Verlosung eines Cabrio-Wochenendes. Bodyshake Contest. Und Miniatur-Autorennen. Wow! Und dann eine Woche später, also ich würde sagen, dieses Jahr hat er in Mallorca zumindest der Micky Krause schon abgehängt. Durch seinen Song, der rauf und runter läuft, scheiß drauf, Mallorca ist nur einmal im Jahr. Peter Wackel! Peter Wackel! Da ist nämlich die Mallorca Beach Party am 10. August im Codex. Mit Kalle und Ralle, DJ Matze, Gino Wild. Hot Summer Night. Hey, hey! Da fällt dir nichts mehr ein. Der Charlie pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Ich weiß, bisschen viel Nacht schon mal, aber vor den Ferien, da steigern sich die Veranstaltungen im Überfluss. Ich am Samstag bin ich am kommenden, nee, nicht morgen, morgen in einer Woche. Am 27. zu einer Ü40-50-Party. In Rheinstetten beim MSC Motorsportclub Typhoon. Rheinstetten-Mörsch. Das ist zwischen Rastatt und Karlsruhe. Bei der neuen Messe Karlsruhe. Eintritt frei. In- und Outdoor. Ganz allein. Samstag, 3. August, eine Woche später. mit DJ Luigi ist der liebe Charlie zu einer Ü30-Party im A65. In der Pfalz in Kandel. Doch Charlie hat alles im Griff. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Wahnsinn. Alle Ü30er bekommen eine Flasche Sekt schon mal beim Reinlaufen. Oder im Abend überhaupt. Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll. Charlie weiß, was er will. DJ sein. Seid ihr gut drauf, Leute? Geht's erst richtig los. Here we go. Everybody in the house tonight, make some noise. I want to hear everybody in the place say ho. Public domain, kicking it to you, man. Face to the place, London. Face to the place. Alles klar hier. Alles klar. Ich bin immer Veggie-Fieber. I can't win, I can't rain. I will never win this game. Without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain. I will never be the same. Without you, without you. All this time I was finding my Get No Down, ja, das ist Avicii Spezial. Und gleich nachher noch was. Wir haben 21 Uhr durch. All music, all the time. At Dakar Radio, playing all the hits you want to hear. City. The hits, the hits, the hits, the hits. Playing all the hits. Infamous Radio. Left a good job in the city. Waking for the man. Meint ihr Nachtschwärmer, ha? Avicii mit CCR. Creedence Clearwater Revival und Tina Turner. Wow! Shine your mind. Go dancing, dancing. Yeah, yeah, a girl. She said. speciale, io voglio restare con te, ballare, tu sei importante. Brilla, dai, vieni e brilla, sei la mia stella, tu sei la donna che vorrei con me. Danzare, amore mio, a ballare, danzare, amore mio, a cantare, danzare, danzare, io voglio stare qui con te. Danzare, amore mio, a ballare, danzare, amore mio, a cantare, danzare, danzare, fantastica sei tu per me. C'è l'alba che splende, la gente, dai, balla col cuore, tu sei incantante. Brilla, dai, vieni e brilla, sei la mia stella, tu sei la donna che vorrei con me. Danzare, amore mio, a ballare, danzare, amore mio, a cantare, danzare, danzare, io voglio stare qui con te. Danzare, amore mio, a ballare, danzare, amore mio, a cantare, danzare, danzare, Ogala slow motion down the west. Your motion a thriller and I'm the best. The game lost your motion, they love everything. You hold off your play voice and off for the place. Yeah, go steady, steady. You toast and you hold off, I'm winning, winning. Ready for this and I'm ready for that. Now the mix, your step is a hit. Your step is a mark on the beat. Yeah, man. Anyway. Vito Sen. Schwerkraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht, alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. Zeig mir deine Stärke. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Also. Action bitte. Listen. And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music. And the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. Treat me really nicely. They buy me all these ices, Dolce and Gabbana. to drop. We'll be the ones to make it hot. To make it hot. Bei mir wieder Diskussion. Ein Freund Erl mit seinem Sohn. Ich werde nicht als durchschnittlicher Schuhverkäufer mit Mindestlohn enden. Schon gut. 20 Jahre lang wie ein blöder Schuften und niemals befördert werden. Ich sag's dir schon gut, Bart. Kein Respekt, keine Gehaltserhöhung, keine Perspektiven, keine Haare. Die Vater-Sohn-Unterhaltung ist vorbei. War echt schön, mit dir zu reden, Dad. Ja, das sind wir aber froh. Hallo? Hitradio. Einfach näher dran. Echt jetzt? On your Maximum Music FM. Wer kann sich da noch erinnern, hä? Dr. Martin Westbam. Sunshine. 90er. Spezial. Hammer nach dem anderen. Es ist ein Rausch voller Glückseligkeit. Keine Angst, keine Gefahr und keine Vernunft kann ihn beenden. Toilet, Music, Shit. Off the Shit, off the Shit, off the Shit. Wir tun einfach etwas mehr. Die Pflegezentren der Familie Kenk. Die gute Adresse von Lahr bis Herbolzheim. Für pflegebedürftiges, stilvolles Wohnen und Leben. Ob betreutes Wohnen, Beatmungsdialyse, Tages- oder ambulante Pflege. In den Pflegezentren Kenk sind Sie gut versorgt. Telefon Lahr 922-933. Lahr 922-933. Hey, hier ist Günni vom Tattoo-Studio Hart Inc. Ich suche die kleine Blonde, der ich vorhin den halben Rücken tätowiert habe. Du, sorry, stand wohl eben ein bisschen neben mir. Bin gerade im Supermarkt, hol einen Zettel aus meiner Tasche, da guckt mich so ein fliegendes Einhorn an. Ich will sagen, ich hab dir, glaube ich, versehentlich meine Einkaufsliste auf den Rücken tätowiert. Also auf deinem Rücken müsste jetzt stehen Feldsalat, Mayonnaise, Wattepads. Kannst du mir jetzt vielleicht sagen, ob das Klopapier 3- oder 4-lagig war? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Energiewende mit uns. Für alle, die Energie sparen wollen, gibt es die E-Welt in Offenburg. Sie interessieren sich für innovative Beleuchtungssysteme oder die Trends beim Dämmen, Heizen und Lüften? Dann besuchen Sie die E-Welt in Offenburg. E-Werk Mittelbaden. Daheim gut versorgt. Der Brandenkopf. Grandiose Landschaften im Kinzigtal. Heimat der Schwarzwaldmarie. Schwarzwälder Gastfreundschaft und badische Küche. Einfach unwiderstehlich. Das ist die Ferienregion Brandenkopf. Ein starkes Stück Schwarzwald. www.brandenkopf.com. Gönnen Sie sich mit Ihren Urbits Erholung vom Arbeitsalltag. Action, Comedy und Romantik auf Großleinwand im Offenburger Multiplex-Kino Forum. Und Wellness und Rutschspaß im Badeparadies Schwarzwald in Titisee-Neustadt. Alle Urbits-Partner auf einen Blick auf funkhaus-autenau.de. Ach, wissen Sie, viele beneiden mich um mein Leben. Immer auf Achse, in der ganzen Welt unterwegs. Aber dass das auch Stress sein kann, das wissen die wenigsten. Die ganzen Reisen planen, Hotel, Flug, Mietwagen, Bahntickets und. Ich bin froh, dass ich jetzt einen kompetenten Partner gefunden habe, der sich um alles kümmert. Das Reisebüro Zimmermann in Gengenbach. Ein Anruf und alles wird für mich erledigt. Da kann man sich doch auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Reisebüro Zimmermann, mitten in Gengenbach. Ganz du selbst sein, dir etwas Gutes tun, ankommen und innehalten. Lass dich erobern von der Ursprünglichkeit und Reinheit der Natur. Mila, das Blütenbeeren-Pflanzensaftgetränk. Eine Weltneuheit, die Frauen bei ihrer aktiven Lebensgestaltung unterstützt. Minze zur Entspannung, Grüntee für neue Impulse, Zitronengras für innere Stärke. Mila, für ein neues Ich. Ab sofort in ihrem Edeka-Markt. Mehr unter mila-woman.de. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Heute Abend. Connection complete. Freitag ist Codex-Tag, heute ist Single-Party. Ladies bis 24 Uhr, 10 Euro Freiverzehr. Es gibt die Status-Armbänder, Briefe schreiben. Also, ran! Ihr wisst Bescheid. Hey, Single-Party! Da, da, da, da, da. Hey! Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. Die Mega Birthday Party. Und zwar warum? Juli Geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Bis 1 Uhr läuft die Aktion. Ausweis nicht vergessen. Donnerstags ist Nerd. Donnerstags. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow. Wow. Geht auf die Seite. Oh, hot summer nights. Hier hat Summer Nights. Am nächsten Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag, 25, 26 und 27. Juli. Extra Beach Area draußen mit Pool und so weiter. Es gibt Poolspiele. Freitags ist Sean Party auf Extra, auf einem Extra Floor. Also heute in einer Woche. Wahl zum Mr. und Mrs. Hot Summer Night. Gogos, Stelzenläufer, Free Candies und so weiter. Jedes Jahr die Hot Summer Nights, immer aktuell und spitze. You know what I'm saying? Like this. Isn't ladies heiß und wild? If he's whiskey, Schweiß und Gin. DJ Rockhound bringt die Heat. Hot Summer Nights ist ein Lebensstil. Hier werden Drinks herangeschafft. Gut, hier geht mehr als Orangensaft. Oh, diese Party ist wie jedes Jahr. Die Überbombe, komm und sing es nach. Hot Summer Nights. Jetzt eine kleine Vorschau, Samstag, 3. August. Die Miami Beach Party. Mit DJ Rockmaster B und MC Puppet. Mit Miami Beach Girls. Mit Body Shark Check Contest. Pool spielen und so weiter. Miniatur Autorennen gibt es auch noch. Und ein Cabrio Wochenende wird verlost. Eine Woche wieder später, am 10. August, Samstag, die Nummer 1 aus Malle, hat sogar den Mickey Krause übertrumpft. Peter Wackel. Mit seinem neuen Song, Scheiß drauf, mal locker, ist nur einmal im Jahr, das läuft dort rauf und runter. Mallorca Beach Party mit Kalle und Ralle, DJ Matze, Gino Wild. Ganz kurz meine Termine. Samstag, 27. Ü40, Ü50. Meine erste Ü40, Ü50 Party. In Rheinstetten, Mörsch, das ist zwischen Raststadt und Karlsruhe. Eintritt frei beim MSC Taifun. Indoor und Outdoor beim Erwin Schöffel Stadion. Ladies Ü30, ja? Bin ich gespannt? Da laufen also 60er, 70er und paar 80er und Gassenhauer. Also, Nachtschwimmer, Eintritt frei, kein Problem. Eine Woche später, Samstag, 3. August, mit DJ Luigi bei der Ü30 Party im A65 in Kandel. Jeder Ü30-Besucher bekommt eine Flasche Sekt. We're gonna get on down and hear the sounds we like. Und ein Blick auf die Uhr, 21:29 Uhr. Also, kurz vor halb zehn, hallo Nachtschwärmer. Und hier ist unser Horrorgastgeber Charlie 2000 mit direkter Spritze. Nein. Oh je, jetzt hat er schon das zweite Sixpack geholt. Jetzt steigt gleich hier eine Studioparty. Guten Abend, ihr kennt mich alle. Ja, ja. Komm, mach jetzt Werbung von mich her, oder? In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Danke auch. Die Radio. Ja. Radio. Nichts für schwache Nerven. In dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Wie schrecklich. Alles klar. Yeah. Dreh das Radio auf. Until you wake up Saturday afternoon. It's Friday. Jetzt mach mal Deutsche Welle Spezial. Los geht's mit Fräulein Menke, Hohe Berge. kannst du die Gruppe noch erinnern, ne? Sie ist jawohl. Eine kurze Verkehrsmeldung. A5, Baden-Baden Richtung Offenburg, ein Stau. Dankeschön an die Monika für den Hinweis. Hochzeitsnacht meint sie: Oh Schatz, ich muss dir was beichten. Ich leide unter Asthma. Er ganz erleichtert: Na Gott sei Dank. Ich dachte schon die ganze Zeit, du pfeifst mich aus. Ja. Haben wir einen? Ja, ganz klar zum Abgewöhnen. Sie: Heute nicht, Schatz. Ich habe so schreckliche Kopfschmerzen. Strahlt er. Ah, das ist, trifft sich gut, Schatz. Rate mal, wen ich gerade mit Aspirin eingepudert habe. Dankeschön. Das reicht. Wochenend und

Connex-Club.de. Hot Summer Nights. Ja, immer zum Juli-Wochenende. Monatsende, besser gesagt. Da steigt die Hot Summer Nights. Schon seit 10 Jahren. Früher im alten Club, im Charlie's auch schon. Das sind 3 Tage. Donnerstag, 25. bis Samstag, 27. Juli. Da wird extra eine Beach Lounge eröffnet. Mit Pool und so weiter. Gogos, Stelzenläufer, Free Candies. Sexy Pool Games, also Spiele am Pool. Beach-Deko natürlich. Und am Freitag, am kommenden Freitag, ist die Schaumparty. Die Extra-Schaumparty auf dem Extra-Floor. Das macht einen Riesenspaß. Über 20 DJs, internationale Top-DJs, DBN, Sing Finn, Live-Drums mit Sonic Snares. Wahl zum Mr. und Mrs. Hot Summer Nights und CO2. Freeze Jets sorgen für Abkühlung. Hier sind Ladies heiß und wild. Hier fließt Whisky, Schweiß und Gin. DJ Rockhound bringt die Heat. Hot Summer Nights ist ein Lebensstil. Hier werden Drinks herangeschafft. Und hier geht mehr als Orangensaft. Da geht mehr als Orangensaft. Ja, das hoffe ich doch auch. So, einen Samstag dann wieder später, am 3. August, Samstag. Miami Beach Party, Miami Beach Party. Mit DJ Rockmaster Beep und MC Puppet. Und den Miami Beach Girls. Ein Booty Shake Contest findet statt. Ein Capri-Wochenende wird verlost. Miniatur Autorennen, das gibt's auch. Samstag, 3. August. Dann wieder eine Woche später, der Überhammer. Mallorca Beach Party. Mallorca Beach Party. Mit Peter Wackel, Kalle und Ralle, DJ Matze, Gina Wild. Ja, Peter Wackel, das ist ein ganz großer. Also ich würde ihn auf die gleiche Stufe stellen wie die anderen ganz großen. Und seit er ja seinen neuen Hit hat, der eben schon wochenlang auf Mallorca läuft, scheiß drauf, Mallorca ist nur einmal im Jahr, da ist er sogar noch dicker drin. Hey! Mickey Krause hat er in Mallorca überrundet, ganz klar. Jetzt darf ich noch kurz meine Termine 2 abdrücken. Samstag, 27. Juli. Ü40, Ü50 Party in Rheinstetten, Mörsch beim MSC Taifun Sommerfest. Indoor, Outdoor beim Erwin Schöffel Stadion. Eintritt frei. Ladies Ü30, ja? Genau. Ich glaube, das machen sie extra wegen mir. Genau. Und dann eine Woche später, Samstag, 3. August, A65, Kandel in der Pfalz. Ü30 Party mit DJ Luigi zusammen. Alle Ü30 bekommen eine Flasche Sekt. Ja, super. Dann kann die Party ja steigen. Aber wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie. Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. Check this out. Check this, check, check, yo. Check this, check, check, hey. Check this, check, check, yo. Check, hey, check, yo. Freestyle-Spezial. Kollege Uwe Carsten hier von Netradio ist heute im Milieu in Hausach. Mr. Stevie B. Ja, und kurz nach 22 Uhr. Jetzt überlegt sich der echte Nachtschwärmer überhaupt, ob er weggeht. Oh, ich habe wieder Diskussionen ohne Ende. Aber ich muss gucken, dass ich irgendwie mit der Kelly, mit der Tochter von meinem Herrn, der blonden Kelly, irgendwann mal ausgehe. Jetzt habe ich ihr den Vorschlag gemacht, dass ich mal Assistentin werde. Oh ja, das ist eine gute Idee. Die wollen, dass ich ein Praktikum mache bei einem öden Sender. Das ist kein öder Sender. Herr, sag mal was. Hey, du Fuzzi. Das Radio ist die letzte Scheiße. Aber jetzt fliegst du gleich raus, Herr. Ehrlich, mal ganz ehrlich. Mach ich doch extra wegen deiner Tochter. Sie ist dumm wie die Nacht, aber ich würde für sie töten. Und mit dir fange ich an. Nein, bei mir fängst du nicht an. Ich verlange, dass du dich anständig hier verhältst. Sonst fliegst du nämlich raus. Du kannst verlangen, dass dein Sohn die Ballettschule verlässt. Sonst nicht. Hello, baby. Wo ist die Party? Party! Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Thing that I ever did see. I really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey dovey, lovey dovey, lovey dovey all the time. Ooh, hey, baby, I sure show you a good time. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Ja, Steve Miller, aber das ist mir alles viel zu langsam. Hello, baby. Wo ist die Party? Party! Zum Ende der 90er waren das die ganz großen Knüller. Ganz selten bei mir mal gelaufen, Eternity vorher. Jetzt haben wir eine kurze Blitzermeldung, ich danke dem Rick. Und zwar B28 Kehl Richtung Oberkirch. Höhe Appenweier. Da wo es eng wird. Laserpistole. Spezial. Verdammt, die Werbeunterbrechung kommt direkt auf uns zu. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Noch 12 Sekunden. 11, 10. Worf, verstärken Sie den Defensivschirm. Nice, Sir. Sie können sich auch noch was zu trinken holen, aufs Klo gehen oder sich auf dem Dachboden aufhängen. Bis gleich. Also, dranbleiben. Ich sehe die Bleichgesichter ihre Pferde satteln. Sie bringen Geschenke und wollen die Friedenspfeife mit uns rauchen. Oh, großer Medizinmann! Eine heilige Vision von Manitou! Nö, ich war bei Optik Benz. Optik Benz Offenburg. Für einfach besser sehen und die beste Beratung der Stadt. Optik-Benz.de. Optik mit C. Natürlich könnten wir Ihnen jetzt 1000 Gründe nennen, warum Sie einen Mitsubishi fahren sollten. Aber testen Sie doch einfach alle bei Ihren Mitsubishi-Autohäusern der Ortenau, Erdmann in Wolfach und Lauer in Friesenheim. Suchen Sie sich Ihren aus. Zum Beispiel den Mitsubishi Outlander. Mehr unter auto-ortenau.de. Manchmal brauche ich einfach was anderes. Etwas, was ich vorher noch nicht hatte. Das kann dann gerne mal rot sein, blond, schwarz oder auch exotisch. Und deshalb empfehle ich allen, die mal was anderes wollen, den FKK-Club Lancelot. Der beste Erotik-Club der Region. In Offenburg-Elgersweier Industriestraße. fkk-lancelot.com. FKK Club Lancelot. Mmh, Marc et Sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur internet fkk-lancelot.com. Maximum Clubbing. Die Radio Club Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound. Elektropop. House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Testen Sie doch einfach alle. Suchen Sie sich Ihren aus. Bei Ihren Mitsubishi Autohäusern der Ortenau. Mehr unter auto-ortenau.de. Sie suchen Spiel, Spaß und neueste Spielautomaten? Aber bitte in gepflegtem Ambiente. Das alles bietet Magic Casino. Super Service, der überzeugt. Magic Casino. Spaß mit Niveau und Stil. Zweimal in Offenburg. Lahr, Stuttgart, Bodensee und rund um München. Magic-Casino.de. Magic Casino. Und hier eine Nachricht für den Fahrer des roten Sportwagens vor uns mit dem Heckaufkleber. Wer bremst, verliert, der gerade mit 220 Sachen auf der A1 Richtung Bremen brettert. Glückwunsch, Ihr Führerschein hat 6 Monate Erholungsurlaub in Flensburg gewonnen. Wir hätten ja gerne persönlich gratuliert, aber Sie reagieren ja weder auf unser Blaulicht noch aufs Martinshorn, ne? In 3 Kilometern wartet deshalb unser Empfangskomitee auf Sie und übernimmt die Siegerehrung. Sie erkennen die Kollegen übrigens an den feierlichen Uniformen und der blauen Festtagsbeleuchtung. Achso, und am Nagelbrett, ne? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. M&O Möbelcenter Aachen. Die ganze Welt des Wohnens. Vom kleinsten Preis bis zum Besten vom Besten. Die Atrium Küchenwelt und das Otten Polster Möbelstudio werden Sie begeistern. M&O Möbelcenter Aachen. Fautenbacher Straße. Eine Quelle gelegen inmitten des Naturparks Schwarzwald. Ein Stollen vor über 400 Jahren von Hand in den Fels geschlagen. Ein Wasser so klar und rein, dass schon pur ein quellfrischer Genuss ist. Und ein Bier, das mit eben diesem Wasser gebraut wird. Ketterer, das einzige Bier gebraut mit Hornberger Lebensquell. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Genau. Freitag ist Codex-Tag. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Heute ist nämlich Single-Party im Codex. Frau mit Grill. Deswegen ist das Thema für heute. Frau mit Grill sucht Mann mit Kohle. Ja, was für Kohle, das ist da jetzt gemeint. Lassen wir uns überraschen. Da, da, genau. Es gibt wieder die Farbleucht-Single-Armbänder, die den Single-Status zeigen. Und lustiges Briefe schreiben. Da, da, da. Hey! Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. Oh, sometimes I get a good feeling. Die Mega Birthday Party. Die Wahnsinns Geburtstagsparty. Juli Geborene erhalten 25 Euro Freibezirk bis 1 Uhr. Bringt eure Freunde mit, feiert mit denen euren Geburtstag. Unter codex-club.de. Hot Summer Nights. Nächstes Wochenende, nicht nur Wochenende, am Donnerstag. Ab kommenden Donnerstag, 25. Drei Tage lang die Hot Summer Nights. Die Hot Summer Nights. Der Wahnsinn. Beach Outdoor-Bereich. Gokos, Stelzenläufer, Free Candies. Pool, Sexy Pool Games. Am Freitag war heute in einer Woche auf dem Extra Floor Schaumparty. Die Mega Schaumparty. Über 20 DJs. Über die 3 Tage internationale Top-DJs, DBN, Scene, Finn, Live-Drums mit Sonics, Nerd. Wahl zum Mr. und Mrs. Hot Summer Night. CO2 Freeze Jets. Sorgen für Abkühlung. Ja, what I'm saying, like this. Is in ladies, heiß und wild. If it's whiskey, Schweiß und Gin. DJ Rockhound bringt die Heat. Dann eine Woche später, am Samstag, 3. August, Miami Beach Party. Die Miami Beach Party mit DJ Rockmaster B und MC Puppet. Mit den Beach Girls Body Shake Contest. Natürlich auch wieder Outdoor Pool Area. Caprio-Wochenende. Caprio-Wochenende. Verlosung. Aha. Und Samstag, eine Woche später, 10. August. Mallorca Beach Party, Mallorca Beach Party. Ich verstehe kein Wort mehr. Mit Peter Wackel, Gina Wild, Kalle und Ralle und DJ Matze. Natürlich alles wieder sommerlich, Outdoor-Bereich, alles noch da. Jetzt kurz meine Termine. Samstag, 27. Juli. Einlass schon 20 Uhr. Die erste Ü40, Ü50 Party mit Charlie 2000. Ladies Ü30. Und zwar in Rheinstetten-Mörsch. Das ist zwischen Rastatt und Karlsruhe. Eintritt frei. Kommen also 60er, 70er und so. Ein paar 80er und Gassenhauer. Ja, da werde ich mich ganz arg anstrengen. Samstag, 27. Juli. Ja, eine Woche später. Samstag, 3. August. Mit DJ Luigi zusammen im A65 Kandel. Eine Ü30 quasi. Immer noch. Praktis! Jeder Ü30-Besuch bekommt eine Flasche Sekt. Gleich mal vorab. Ja, was sagt man dazu? Super! DJ. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's sein Rhythmus, als gäb's ein Lied. Sich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, ich hab zu holen. Ausgemacht zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Es sieht aus, die Tür geht auf, du kämpfst dich durch grünen Rauch. Hier bekommt ihr, was ihr braucht, Liebe und Bass im Bauch. Ihr seid alle VIP, denn ihr seid hier bei Sie. Tanz alle, die niemals schließt, Korken knallen, Kieler fließt. Greenpeace, du bist

So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Höchste Zeit. Hallo Blondies. Ja, da habe ich's wieder. Was macht die Blondine, die vor einem leeren Blatt Papier sitzt und liest? Ganz einfach. Sie studiert ihre Rechte. Ah, das ist gut. So, wir befinden uns jetzt im Kinzigtal in den 50ern. Da gab es noch viel Landwirtschaft. Ja, zur künstlichen Besamung der Kühe wird der Tierarzt gerufen. Als der erscheint, ist nur die Magd, die Erna, auf dem Hof. Ah ja, das da. Ich habe gelesen, hat mit dem Witz jetzt nichts zu tun, Anfang August findet eine Flower Power Sendung statt mit Nolli und Uwe Carsten. Da habe ich ein Beispiel. Sounds of Silence. So, nochmal. Zur künstlichen Besamung der Kühe wird der Tierarzt gerufen. Als der erscheint, ist nur die Magd, die Erna, da auf dem Hof. Sie führt den Doktor in den Stall und deutet auf die Kuh und sagt: So, das ist sie. Dort an dem Nagel kannst du dann deine Hose aufhängen. Zustände waren das. So, jetzt muss ich wieder gut Wetter machen bei den Frauen. Noch einer. Was ist der schmerzhafteste Eingriff bei der Umwandlung von Mann zur Frau? Ganz einfach. Das Absaugen des Gehirns. Alles wieder auf. Okay, Ladies? Ja, danke schön. Ich flippe gleich aus. Ich flippe gleich total aus. The whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Bang, ich hallo, Spezial. Der super sonnensaftig frische Spaß. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Sonne, Spaß und heiße Flirts. Hitradio Uhr. Party! Ab in den Sommer. Excuse me. Yeah, that's right, kick me.

Massen-Birthday. Die Massengeburtstagparty. Und zwar Juli geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr bis 1 Uhr. Ausweis nicht vergessen. Da ist doch ein kleiner Anlass, seine Freunde mitzunehmen und den Geburtstag richtig mal zu feiern. In mehreren Bereichen, wo ihr immer hin wollt. Es ist geil. Mehr Infos unter codex-club.de. Hot Summer Nights. Summer. Ab kommende Donnerstag, Freitag, Samstag, die Hot Summer Nights im Codex. Extra Beach Outdoor. Outdoor. Ich sag das immer falsch. Mit Pool, Sand. Alles, was dazu gehört, ne? Gogos, Stelzenläufer, Free Candies, Sexy Pool Games, also Spiele am Pool. Mega Beach Deko. Am Freitag, heute in einer Woche, ist Schaumparty. Und zwar aus einem extra Floor. Wer also das nicht will, geht auf die anderen Floors, der wird nicht gestört. Über 20 DJs, internationale DBN, Simfin, Live-Drums mit Sonix, Nair. Wahl zu Mr. und Mrs. Hot Summer Night. Geil! Kleine Vorschau, Samstag, 3. August, Miami Beach Party. Mit DJ Rockmaster, Mimsy Puppet, Miami Beach Girls, Body Shake Contest und so weiter. Caprio-Wochenende-Verlosung. Dann eine Woche wieder später, am 10. August, Malaga Beach Party, Malaga Beach Party! Mit Peter Wackel, Kalle und Ralle, DJ Matze, Gene Wild. Alles natürlich in Beach, Outdoor und alles, was dazugehört. Verdammt, die Zeit vergeht, Nachtschwärmer. Jetzt ganz kurz nur meine Termine. Ü40, Ü50 Party, die erste mit Charlie 2000, Samstag, 27. Juli, Rheinstetten-Mörsch, beim MSC Typhoon. Eintritt frei. Eine Woche später bin ich am 3. August mit DJ Luigi im A65 Kandel. Haben wir eine Ü30 Party. Der Luigi hat immer am ersten Samstag im Monat dort seine Ü30-Party, hat mich eingeladen. Ü30-Besucher bekommen eine Flasche Sekt. Wow, ist das geil. Okay. Hot Summer Nights. Hier kommt erst der Spaß und dann das Vergnügen. Kapiert? Das ist ja irre. Abgefahren, was? Abgefahren. Abgefahrene Action. Keine halben Sachen, einfach geil drauf. Alles, was du willst. So ist es. Wow. Jetzt gebe ich nochmal richtig Gas hier. Atmosphäre und Leben pur, jede Woche bei 2000. Bomben-Sound hier. Auf den fahr ich voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. So, das ist die mit der Nummer 1. Amici. Und hier mit dabei, also ein Matchup. Man at Work mit Down Under. Traveling in a fighter combi. On a hippie trail head full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women blow and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding. and he says, I come from an unknown unknown. Where people slow and mention love. Can't you hear the thunder? You gotta run, you gotta take cover. So wake me up. Oh, ich finde es so stark, Nachtschwärmer! So geil, hä? Ein 80er-Song mit dem aktuellen Number One. Erl, wir müssen uns verabschieden. Was meinst du? Nur wenn es wirklich ein Abschied ist. Es ist einer. Sag schon mal gute Nacht. Gute Nacht, mein Prinz. Mein Prinz, sagst du zu mir? Das ist gut. Oh, jetzt habe ich noch ein paar Sekunden. Zack, zurück. Bis kommenden Freitag, Nachtschwärmer. Dankeschön. Besuch mich bei Facebook unter Charlie2000. Ein Wort. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Thomas Frohwerk. Bundeskanzlerin Merkel hat sich vor der Sommerpause den Fragen der Bundespresse gestellt. Zur Späh-Affäre sagte sie wörtlich, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Nicht alles, was technisch machbar ist, darf auch gemacht werden. Damit forderte Merkel die USA erneut dazu auf deutschem Boden deutsches Recht einzuhalten. Offene Fragen zum Späh-Programm wollte oder konnte Merkel aber nicht beantworten. Es liefen noch Gespräche mit den Amerikanern, sagte sie. Die CSU hat die heiße Phase des Wahlkampfs eingeläutet. In München verabschiedeten die Christsozialen am Abend einstimmig ihr Wahlprogramm, den Bayernplan. Ministerpräsident Seehofer ist stolz und zufrieden. Für den Moment. Nun beginnt der Stimmenfang für Landtags- und Bundestagswahl aber erst so richtig. Tosender Applaus für Horst Seehofer in der kleinen Olympiahalle in München. Der CSU-Chef hat in einer knapp 80-minütigen Rede das Konzept seiner Partei für die nächsten 5 Jahre vorgestellt, wenn die Wähler den Christsozialen wieder den Regierungsauftrag geben. Wichtige Ziele sind unter anderem Vollbeschäftigung in Bayern, beste akademische und berufliche Bildung und die bundesweite Einführung einer Pkw-Maut für Ausländer. Der Bayernplan soll der CSU einen goldenen September bescheren, so Seehofer. Deswegen lautet seine Devise mit Vollgas in den Wahlkampf-Endspurt. Bayern soll zittern und glühen. Aus München, Moritz Einzel. Nach spontanen Protesten und scharfer internationaler Kritik an der russischen Justiz ist der Kreml-Kritiker Nawalny vorläufig wieder auf freiem Fuß. Unter Auflagen setzte ein Gericht in Kirov die Untersuchungshaft nach nur